Durch die Achtsamkeitsgewahrseinsübung kannst du selbst unmittelbar erleben, dass der Kokon keine absolute Barriere ist, kein reales, handfestes Ding. Er ist ein relativ nützliches Machwerk deines Körpergeistes, das dir in der Fantasiewelt der Dinge zu funktionieren erlaubt. Aber wie du inzwischen wohl weißt, ist deine Wahrnehmung einer Außenwelt, einer Welt des anderen, ein schöpferischer Tanz. Und der Kokon ist auch nur ein Teil dieses Tanzes. Das ist es, was ich in diesen Briefen zu zeigen versuche. Du und deine Welt. Diese beiden können sich im Tanz vereinigen. Und du brauchst die eingebildete und doch so absolute Trennung zwischen ihnen nicht mehr. Die Trennung, die wir sonst ununterbrochen empfinden. Was ich dir zeigen möchte, ist eigentlich ganz einfach. Jedenfalls überhaupt nicht exotisch. Wenn du dir einen Film ansiehst oder ein Buch liest und eine der darin vorkommenden Gestalten dich wirklich packt, vergisst du dann nicht manchmal völlig, dass es eine Vanessa gibt? Wirst du nicht manchmal diese Gestalt? Fühlst du nicht ihre Gefühle, als wären es deine? Oder wenn du mit Sergi auf der Couch liegst, bist du dann nicht manchmal so sehr eins mit ihr, dass du weißt, was in ihr vorgeht? Das Gleiche geschieht mit Menschen, die einander als Liebespaar oder in einem anderen Sinne lieben. Manchmal fühlen sie, dass sie innerlich eins geworden sind. Und Liebe, einfühlende und mitfühlende Liebe, ist das Mittel, mit dem der Kokon aufzulösen ist, die Barriere zwischen dir und anderen. Solange wir nicht in uns selbst ganz persönlich spüren, wie unsere Vorurteile, Interpretationen und Gefühle vorschreiben, was für eine Welt wir uns machen, werden wir ganz einfach in der toten Welt gefangen bleiben. Denn aus alledem, solange wir es nicht sehen, besteht der Kokon. Sehen wir es aber, löst der Kokon sich von selbst auf. Wenn der Kokon sich auflöst, wird uns eine neue Qualität oder neue Ebene der Wahrnehmung zugänglich. Das ist die Wahrnehmung, die ich in früheren Briefen Fühlen genannt habe. Fühlen oder Gefühl ist kein besonders glückliches Wort dafür, aber ich habe kein besseres. Wie so viele Worte unserer Sprache kommt es mit allerlei unnützem Ballast daher. Mit Fühlen meine ich keine Schwerlastgefühle wie Wut, Eifersucht, Panik oder überbordende Leidenschaft. Das Fühlen, von dem ich spreche, ist ganz und gar nicht dasselbe wie Emotionalität. Es ist auch nicht identisch mit sexuellem Fühlen, obwohl die meisten Menschen wohl beim Sex dem Erlebnis dieses Fühlens noch am nächsten kommen. Die Art des Fühlens, von der ich schreibe, ist subtiler, inniger und zugleich offener für die Welt. Mitfühlen wäre vielleicht besser, oder einfühlen. Aber solche Worte klingen für viele Menschen zu hehr, zu sehr nach Religion oder anderen Dingen, mit denen sie nicht viel anfangen können. Fühlende Einsicht, könnte man auch sagen, denn ich möchte ja hier erörtern, was geschieht, wenn unser Fühlen sich mit unserer Intelligenz, unserer Einsicht verbindet. Einsicht erweckt unser Fühlen zu einer ganz neuen Qualität, macht es zu einem neuen Sinnesorgan. Auch Liebe wäre möglich. Echte Liebe erkennt die Dinge, wie sie sind, fühlt sich eins mit ihnen, hält sie wahrhaft wert. Mit solcher Liebe kannst du alles lieben, ein Stück Baumrinde ebenso wie einen Käfer, ein Stück Alteisen oder einen Menschen. Aber das Wort Liebe ist so überkrustet mit Gefühlsduselei, Frömmelei, Sex und Hollywood-Gefühlchen, dass man es eigentlich für nichts Echtes mehr verwenden kann. Echte Liebe kann auch schon mal sehr entblößend wirken und dir wie ein Messer ins Herz schneiden. Wenn die Sonnenwärme das Eis schmelzen lässt, wer weiß, ob es nicht schmerzhaft ist für das Eis. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist ebenso real wie einfach. Und ich möchte es nicht mit neu zu erfindenden Ausdrücken befrachten oder mit alten, die nicht mehr taugen. Also werde ich meistens einfach fühlen sagen und hier und da einen der anderen Ausdrücke verwenden, um daran zu erinnern, dass hier nicht von anklammernden, unproduktiven Gefühlen die Rede ist, sondern von einem Fühlen, das aufgewacht ist. Gehen wir gedanklich noch einmal in den 9. Brief, wo ich das Muster der 5 Skandhas dargestellt habe, das sich von Augenblick zu Augenblick wiederholt und so unsere Erfahrung bildet. In dem Abschnitt über das Fühlen sagte ich: Wir müssen die Dinge nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt von Zuneigung und Abneigung fühlen. Wir können sie auch einfach so fühlen, wie sie sind. Aber meist tun wir das nicht. Wir fühlen unsere Zuneigung und Abneigung viel mehr als die Dinge selbst. Meistens läuft das Fühlen nach dem Muster »Ich mag« oder »Ich mag nicht«. »Er mag mich« oder »Sie mag mich nicht«. Wir interpretieren unsere Welt unbewusst unter dem Gesichtspunkt der Barriere oder des Inhalts als freundlich oder feindlich, nett oder zuwider. Wenn aber der Kokon sich aufzulösen beginnt oder zumindest ein paar kleine Löcher bekommt, ändert sich unser Fühlen und wird ein unmittelbares Reagieren auf die Energie unserer Welt, wie sie gerade ist.